euch zu. Das mit Zwang, ich halte, was ihr nicht habtet. Denn wo kühn Kräfte sich regen, da rat ich offen zu Krieg. Achtest du rühmlich der Ehebruch, so prahle nun weiter und preise es heilig, das Blut schon entblüht, den Bund eines Zwiebels. Segne nahe dir Lüge.